Mein Name ist Carolina Pfau und das sind unsere Themen. ASB räumt Flüchtlingsunterkunft, Unfall in Warmsen und Liebenau startet mit Sieg. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Die heimische Bundestagsabgeordnete Katja Keul hat sich kürzlich zu der von Sigmar Gabriel angekündigten Einführung eines Rüstungsexportgesetzes geäußert. Immer wieder seien in der Vergangenheit die strengen Richtlinien verletzt worden, wenn Waffengeschäfte in Krisengebieten genehmigt wurden. Statt Richtlinien soll es nun ein richtiges Gesetz geben. Das Gesetz solle laut Keul schnell in das Parlament eingebracht werden, damit es noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden kann. Der Arbeiter-Samariter-Bund schließt zum Monatsende die Flüchtlingsunterkunft im Offizierscasino in Nienburgs Ortsteil Langendamm. In der Unterkunft befinden sich aktuell noch 18 Flüchtlinge. Mit dem bisherigen Verlauf der Unterkunftsleitung ist der ASB zufrieden, berichtet Sprecherin Anke Diekmann. Wir haben in jeder Hinsicht ganz viele wichtige, interessante und auch viele, viele positive Erfahrungen einfach gemacht. Weil einfach ja so ein Betreuungseinsatz über so eine Zeit, das hatten wir ja bisher so noch nicht gemacht. Und da waren eigentlich ja einfach wirklich viele positive Erfahrungen im Umgang mit den Menschen und was man auch in Gesprächen erfahren hat, dann auch an was überhaupt auch in so einem Einsatz alles zu denken ist. Also wir haben auch eine Menge gelernt aus dieser ganzen Aufgabe. Zu einem Unfall kam es am vergangenen Samstag gegen 19.30 Uhr auf der Hauskemperstraße zwischen Warmsen und Hauskempen. Ein 26-jähriger Mann aus Uchte geriet mit seinem Auto auf gerader Strecke durch Straßenglätte ins Schleudern. Er prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum und wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte den bewusstlosen Mann ins Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der Handballverbandsligist SV Aue Liebenau holt zum Jahresauftakt einen 31:26 Sieg gegen Altenzelle. Die Liebenauer hatten den Gegner aus dem Nachbarlandkreis die gesamte Zeit über gut unter Kontrolle. Aue-Coach Carsten Thomas dementsprechend glücklich. Ja, gewonnen, das ist erstmal wichtig. Haben eigentlich das Spiel auch die ganze Zeit geführt. Also nach der gewissen Spielzeit nie mit weniger als 5 Toren vorne. Das war nicht so sicher eingetütet, das Ding, aber war kein schönes Spiel, aber war schon in Ordnung, denke ich mal. Das passt schon. Das war schon fürs erste Spiel eine gute Leistung, keine Frage. Mit dem bereits 7. Saisonsieg steht Aue Liebenau aktuell mit 15 Punkten auf Rang 6, nur einen Punkt hinter Platz 3. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.